Blieben alle Engel Gott treu? Nein, nicht alle Engel blieben Gott treu, sondern viele von ihnen wollten aus Hochmut ihm gleich und von ihm unabhängig sein. Wegen dieser Sünde wurden sie für immer aus dem Paradies ausgeschlossen und zur Hölle verdammt. Ja, sie haben ein großes Geheimnis, das kann man uns schwer vorstellen, die Engel, die so vollkommen sind, die edelsten Geschöpfe und die trotzdem sich gegen Gott erheben, hochmütig sind, der Luzifer, der Lichtengel, Lichtträger, allen voran und viele andere mit ihm. Die wollten Gott gleich sein, wird dann auch die Menschen verführt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst, Frucht von diesem Baum, was Gott verboten hat, und von ihm unabhängig sein. Der berühmte Naturalismus. Von Gott unabhängig. Das Geschöpf trennt sich plötzlich vom Schöpfer, sieht nicht mehr, wie es völlig von ihm abhängig ist, dadurch, dass es eben Geschöpf ist, dass es ja nicht aus sich selber entstanden ist und auch durch die Erhaltung, den erhaltenden Einfluss wenigstens Gottes. Ja. Aber das ist eben die geschöpfliche Schwäche, die fähig ist zu sündigen. Die Willensfreiheit, auch die Engel haben Vernunft und einen freien Willen gehabt, um ihn dann, den freien Willen, einmal zu benutzen, um Gott zu dienen oder verdienstvollerweise jetzt wenigstens zu dienen, dienen immer noch Gott, aber sie haben sich eben einmal für oder gegen Gott entscheiden müssen. Und da sind manche, viele von ihnen aus Hochmut abgefallen von Gott. Wegen dieser Sünde wurden sie für immer aus dem Paradies ausgeschlossen und zur Hölle verdammt. Das Wesen, das eigentliche Wesen der Hölle, ist die Gottferne. Ja, es nicht ausschließt, dass ein Ort ist, ein wirkliches Feuer, aber das eigentliche Leiden der gefallenen Engel und der verdammten Menschenseelen ist eben, dass sie nicht bei Gott sind, dass ihr ganzes Wesenssinn, das wofür sie gemacht worden sind, verfehlt haben durch ihre eigene Schuld, durch eine oder mehrere böse Handlungen, willentliche böse Handlungen. Die Engel haben nur eine Chance gehabt, und sie auch eben vollkommener sind, um sie alles unmittelbar einsehen können, was folgt aus ihrem Gebrauch ihrer Willensfreiheit. Deswegen hat Gott ihnen auch keine zweite Chance gegeben und nicht geben müssen, sie erlöst, gerettet werden könnten, die einmal gefehlt haben. Bei den Menschen ist es ein bisschen anders, wegen unserer noch gebrechlicheren Natur, wegen der Zusammensetzung mit dem Leib und so weiter. Und das ist auch ein Grund, ein wesentlicher Grund, warum die Engel den Menschen neidig sind, warum sie nicht aufhören, was Gott zulässt, beziehungsweise auch will, das dann eh später erklärt wird, um uns Versucher zu sein. Das tun sie, sofern die Engel selber betroffen sind. Gott benutzt sie als Werkzeuge hier, um uns zu erproben. Aber die Engel sind eben unendlich neidisch auf uns, weil wir uns noch retten können, weil Gott uns eine zweite Chance sozusagen gegeben hat, indem er nach der Sünde das ganze Experiment nicht abgeblasen hat, der Schöpfung, sondern einen Erlöser verspricht, den er dann eben auch Christus, Messias, sendet.